Wir wollen dir Raum geben, Vater. We would like to give you room, wir wollen Father. Dir Raum geben, Geist Gottes. We would like to give you room, Spirit of God. Wir beten, dass du alles fortnimmst, Herr, was uns beschwert oder trennt oder belastet. We pray that you would take everything away that weighs us down or separates us from you, God. Und dass du in unser Leben hineinsprichst. And that you would speak into our lives. Und dein Wort ist mächtig. And that your word would be powerful. Und schafft Leben. And that it creates life. Und wir wollen jetzt einfach empfangen von dir. And we would like to receive from you. Und danken dir dafür. And we thank you for that. Amen. Amen. Okay, High Impact Church. The High Impact Church. Ja, das ist sicherlich der Wille Gottes für jede Gemeinde. I think that's surely the will of God for each and every church. Für diese Gemeinde. And also for this particular church. Und wenn es um eine High Impact Church geht, dann geht es um High Impact Gläubige. And if we speak about a High Impact Church, then we speak about High Impact Believers. Ich kann leicht für eine Erweckung beten in der Jugendgruppe oder in der Gemeinde. I can pray for a revival in the youth group or in the church. Aber wenn ich so ein Gebet bete, bete ich eigentlich Gott, erwecke mich. But if I pray such a prayer, I pray God, please revive me. Denn Erweckung beginnt bei mir und in mir. Because awakening starts with me and in me. Und so ist die Frage, bin ich ein High Impact ein High Impact Christ, ein High Impact Gläubiger. So the question stands, am I a High Impact Believer? Und wie sieht so ein High Impact Gläubiger aus? And how does one look like if you are a High Impact Believer? Und so werfe ich dir einfach den Ball zu und frage dich, bist du ein High Impact Believer, Gläubiger? So I throw that ball in your court and I ask you, are you a High Impact Believer? Denn wir Christen, wir leben in dieser Spannung. Because we Christians, we live in a tension. Oder ich nehme an, dass es euch auch so geht. At least I think that you feel the same way. Ich spüre irgendwie, wie ich jetzt lebe, da ist irgendwie noch mehr drinnen. The way I feel that the way I live, there is more to get out of it. Gott gibt mir ein Bild von dem, wie ich in Christus bin. God gives me a picture of how I could be in Christ. Und ich merke irgendwie, da gibt's noch eine Dimension, die ich noch nicht einmal angekratzt habe. But I really feel that there is a huge dimension I not even have reached yet. Aber das ist sicherlich Gottes Wille für jeden Gläubigen, dass er so ein Christ wird. But I think it's God's will for each and every believer that you would be a Christian like that. Und zum Beispiel im 2. Chroniker 16,9 steht, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde. In 2. Chronicles 16,9 it says that God's eyes search the whole earth. Um denen treu beizustehen, to stand, deren Herzen ungeteilt sind, to stand with those whose hearts are inseparable with his, und auf ihn gerichtet sind, and focused on him. Es ist ein echt cooler Vers. That's a really cool verse. Des Herrn Augen durchstreift den ganzen Planeten. God's eyes are searching the whole earth. Und er sucht solche Menschen, and he's searching out for these kind of people, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. People that hearts and eyes are towards him. Oder in Johannes 4 heißt es, Gott sucht Anbeter, die in Geist und in der Wahrheit anbeten. In John 4 it says that God looks for believers that worship him in spirit and in truth. Gott ist auf der Suche nach bestimmten Menschen. God is looking out for specific people. Und er will denen treu beistehen. And he would like to stand next to them faithfully. Und ich will so ein Christ sein. And I would like to be a believer like that. Und ich würde gerne so eine Art Inventur machen. And I would like to make a clean out inventory. So einen Herzenscheck. To check your hearts. Und Gott, wir sollen nicht uns selber erforschen. We shouldn't search ourselves. Gott will nicht, dass wir introspektiv werden und da und rumsuchen in uns. God doesn't want us to become introspective and search us through. Sondern ourselves. David sagt, erforsche mich, Gott. But David says, you search in me, God. Und erkenne mein Herz. And know my heart. Und prüfe mich. And prove me. Und erkenne meine Gedanken. And see my thoughts. Und sieh, ob ein Weg, ein abgöttischer Weg, ob ich auf einem abgöttischen Weg bin. And see if there's any a hurtful way in me. Okay. Und ich sage, Gott, ich gebe dir die Erlaubnis, dass du mein Herz durchsuchst und forschst. And I say to God, I give you the permission that you would search my heart. Und zeig mir das bitte. And please show it to me. Es gab zur Zeit Jesu so nimmt man an, ungefähr 5000 Gläubige. In times of Jesus, it's been said that there may have been 5000 believers. Und die kann man so in drei Gruppen aufteilen. And you could put them in three categories. Da war der Großteil, die kamen zu Jesus, weil sie Errettung gesucht haben. The majority came to Jesus because they were looking for salvation. Und dann gab es einen kleineren Teil, ca. 500. And about 500. Die wollten Jesus nachfolgen. They wanted to follow Jesus. Die wollten wirklich seine Lehren aufnehmen und umsetzen und Jesus dienen. They wanted to know his teachings, they wanted to live by these teachings and they wanted to follow Jesus. Und dann gab es die 12. And then there were 12. Die wirklich eins mit Jesus waren. They were really one with Jesus. Die 100% Jesus nachgefolgt sind. They went after Jesus in 100%. Die das Leben Jesu gelebt haben. They lived the life of Jesus. Die seine Wunder gewirkt haben, nachdem er aufgefahren ist in den Himmel. They did miracles like him after he ascended to heaven. Die Dämonen ausgetrieben haben. They cast out demons. Die Leute geheilt haben. They healed people. Die verfolgt wurden. They were persecuted. Und die letztlich den Märtyrertod gestorben and sind. And they died the death of a aber sie haben sich hundertprozentig identifiziert mit Jesu Vision und Mission und seinem Leben. But they identified themselves 100% with Jesus' vision and his life and mission. Und ich glaube, dass es heute noch genauso ist. And I think it's the same way like that today. Und ich glaube, im Laufe unseres Lebens durchlaufen wir vielleicht oder die verschiedenen Bereiche. And I think throughout our lives we go through all these kind of categories. Ich bin einmal eher da und einmal eher da. I might be today here, tomorrow there. Zum Beispiel, als ich Christ wurde, mit 19 war ich, wow, with total 19, brennend für Jesus. With 19, when I got saved, I was really burning for Jesus. Und dann wurde ich eher, keine Ahnung, lauer oder verwirrter. And after some time, maybe I became a little bit more lukewarm. Und dann hat er mich wirklich an das Ende meiner Kräfte geführt. And then God really, took me to the end of myself. Und jetzt spüre ich so, ich will mehr, ich will mehr. And now I have the feeling I want more, I need more. Und ich möchte dich einfach fragen, dass wir heute einfach uns die Frage stellen, wo stehe ich und wo will ich eigentlich sein? And I would like to challenge you to ask yourself the question, where are you or where would you like to be? In meinem Leben mit Gott. In your life with God. Ist es mir jetzt genug, dass ich sage, ich bin einer von den 5000, ich habe die Erlösung angenommen, ich gehe mal in der Woche in Gottesdienst. Is it enough to be one of the 5000 to be saved and to go to service once a week? Oder ich sage, ja, nein, ich will Jesus wirklich dienen, ich studiere sein Wort, ich bete, ich pflege die Beziehung mit ihm. Or do I say, I want to know Jesus, I want to study his word, I want to be with him? Oder ich sage, Jesus, du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Or do I say, Jesus, you can do with my life whatever you want. Ich lebe dazu, um dir die Ehre zu geben. I live because I want to give glory to you. Ich werde dahin gehen, wo du mich hinsendest. I will go wherever you send me. Und mir ist es egal, was es kostet. And I don't care what the costs are. Ich will hundertprozentig, dass du in mir lebst. I want you to be 100% in me. I want you to live in me 100%. Denn es gibt eine, ich glaube, es gibt eine teuflische Zufriedenheit. Because I think there is a devilish satisfaction. Ja, und eine göttliche Unzufriedenheit. And also a divine dissatisfaction. Die Laodicea-Gemeinde ist ein Beispiel für diese teuflische Zufriedenheit. The Church of Laodicea is an example for this devilish satisfaction. Also so wie es jetzt gerade ist, ich habe alles. I have everything. Bin I'm reich. Satisfied. I'm rich. Ich sehe gut in geistlichen Dingen. I see a loss in spiritual things. Und Gott sagt überhaupt nicht. And God says that's not true. Du bist arm. You are poor. Und das Teuflische ist, dass sie sagt, ich brauche nichts. And the evil thing behind it is that the church says I don't need anything. Ich brauche nichts mehr. Ich habe alles. I don't need anything. I have everything. Und diese Unzufriedenheit ist eine Sache, die weh tut. And this divine dissatisfaction is something that really hurts. Ich weiß nicht, ob du die kennst. I don't know if you know that. Ein Brennen in dir, das wirklich weh tut. A burning in yourself that hurts. Du sagst, Gott, ich will mehr von dir. You say, God, I need more of you. Ich weiß, da gibt's noch mehr, da gibt's noch was anderes. I know that there is more behind it. Ich lese das in der Heiligen Schrift. I read about it in your word. Ich meine, ich lese das in der Apostelgeschichte. I read about it in Acts. Habt ihr euch das je gewünscht, dass ihr wie der Petrus und der Johannes gehen in den Tempel? Peter and John walk into the temple. Und da sitzt ein Lama. A lame person. Ah, so. Kein Lama. Okay, du solltest die Bibel lesen. Ja, deswegen, weil da kommt kein Lama vor. Okay, there's a lame person sitting at the temple. Kennst du den Film Ein Königreich für ein Lama? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Do you know that movie? I don't know. Ein Königreich für ein Lama. Kingdom for a Lama. Ja, den sollten wir uns mal anschauen. Anyway. Okay, also es ist ein Lama Mensch. There is a lame person sitting at the temple door. Und der Petrus nimmt ihn einfach, schaut ihn in die Augen, nimmt ihn bei der Hand. And Peter takes his hand and looks into his eyes. Und sagt, ich habe kein Silber und Gold, aber was ich habe, gebe ich dir. I don't have silver or gold, but what I have, I give to you. Im Namen Jesu, steh auf. In the name of Jesus, stand up. Ich denke mir, das will ich auch. And I'm thinking, I want that too. Wieso soll das der Petrus haben und ich nicht? Why does only Peter get to have that? I want to have that too. Dass die Dämonen austreiben. Warum machen die das? Warum, wo ist das heute? That they can cast out demons. Why did only they do that? Ja, I want dass that sie too. Tote auferwecken. Warum nicht and heute? And that they get dead back to the living. Und ich bete zu Gott, dass bevor ich sterbe, dass ich einen Toten auferwecke. And I'm praying to God that before I die, that I'm going to awake somebody from the dead. Ja, ich stehe an der Kasse beim Zielpunkt. I stand at Zielpunkt at the cash. Und der vor mir kriegt einen Herzinfarkt. And somebody in front of me gets a heart attack. Ich denke mir, okay, das ist meine Chance. I'm thinking that's my moment. Ist die Kraft Gottes dieselbe heute? Is God's power, is it the same today? Ist irgendwas unmöglich bei ihm? Is anything impossible with him? Will das Gott heute nicht mehr? Doesn't God want this anymore today? Dass ich eingesperrt werde und dann macht ein Engel die Tür auf? That I'm thrown into prison and the angel opens the door. Diese Leidenschaft, dass sie ausgepeitscht werden und sagen, ich habe gelitten für den Namen Jesu und sie freuen sich drüber. The passion to say while you're being scorched that I've had pain because of Jesus and they're happy about it. Ja, yeah, ich will das auch. I want that too. Und die teuflische Zufriedenheit sagt, das war damals. And this evil satisfaction says that was only back then. Apostelgeschichte ist ein wirklich tolles Buch. Acts is such a wonderful book. Und die haben das damals sicher gebraucht, weil da war die Gemeinde gerade im Entstehen. And I know that they really needed this because the church was just about to begin and start. Wo steht das? Where does it say that? Es heißt, dass der Petrus sagt, die Prophezeiung im Joel ist heute erfüllt worden. Peter says that the prophecy in Joel has been fulfilled today. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. That the Holy Spirit was poured out. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wirken sie diese Taten. And through the power of the Holy Spirit they can do these things. Ist der jetzt wieder weg? Is the Holy Spirit gone again? Ist der versickert? Is it dried up? Verdampft? Damped? Vaporized. Ist Jesus Christus derselbe gestern, heute und morgen? Is Jesus Christ the same yesterday, today and tomorrow? Und Jesus sagt, wir dürfen bitten um den Heiligen Geist. And Jesus says, you can ask for the Holy Spirit. Die Jünger sagen, Jesus, bitte lehre uns beten. The disciples ask Jesus, please show us how to pray. Und er lehrt sie das Vaterunser. And he teaches them Father in heaven. Und dann sagt er, und dann erzählt er ihnen dieses Gleichnis. And then he shares this parable with them. In Lukas 11 ist es. In Luke 11. Und sagt, da ist ein Mann, der geht mitten in der Nacht zu seinem Nachbarn. There is a man that goes to his neighbor in the middle of the night. Und sagt, ein Freund von mir ist gekommen, ich kann ihm nichts zum Essen geben. And he says, a friend of mine came and I cannot give him anything to eat. Gib mir bitte Brot. Please give me bread. Und der wird ungehalten und sagt, geh weg, heißt, meine Kinder habe ich schon niedergelegt und es geht jetzt nicht. And the man gets very uneasy and says, please go away, my kids are in bed already. Und dann sagt er, wird er ihm nicht, wenn er schon nicht, weil er sein Freund ist, ihm gibt, um seine Unverschämtheit will ihm geben. And it says, if he doesn't give him bread because of him being his friend, he's going to give him bread because of his tenacity. Weil der so lästig ist. Because he is so tenacious. Und dann sagt er, wenn ihr als irdische Eltern if you as earthly parents euren Kindern gute Dinge geben könnt, give your children good things. Wenn das Kind dich um ein Brot bittet, wirst du ihm nicht einen Stein geben. If your child asks you for bread, you're not going to give him a stone. Und wenn es dich um ein Ei bittet, wirst du ihm nicht einen Skorpion geben oder eine Schlange. And if he asks you for an egg, you're not going to give him a scorpion or a snake. Und die Wendung ist überraschend. Dann sagt er, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn bittet? And how much more is your Father in heaven going to give you whatever you need when you ask him? Eben nicht whatever you need. Den Heiligen Geist. Oh, the Holy Spirit. Das hätte ich nämlich erwartet, dass er das sagt. I would have expected that he would say whatever you need. Bitte nun den Heiligen Geist. It says, ask him for the Holy Spirit. Jetzt habe ich immer gedacht, den habe ich eh immer schon. But now I'm thinking, I thought that I always had the Holy Spirit. Jetzt sagt Gott, da gibt's aber noch eine andere Dimension. But God says there is another dimension. Gott sucht Leute, die ungeteilt auf ihn gerichtet sind. God is looking for people that are undividedly devoted to him. Die einen geistlichen Hunger haben. That they have people that have a spiritual hunger. Die Unzufriedenheit. Dissatisfaction. Die sagen, ich will mehr. People that say, I want more. Diese Römer 7 Erfahrung. This experience in Romans 7. Wenn ihr diese Römer Kapitel lest, 5 bis 8. When you read in Romans 5 to 8. Und jeder von uns landet im Leben irgendwann mal in Römer 7. And everybody, each one of us is going to land in Romans 7 one day. Wo ich verzweifelt bin. Where I am desperate. Und ich schreie zu Gott. And I cry out und ich to God. Ich elender Mensch. And I say, I wretched man. Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Who's going to free me from this body of death? Ich tue dauernd die Dinge, die ich nicht tun will. I always do the things that I don't want to do. Und das, was ich tun will, tue ich die ganze Zeit nicht. And the things that I want to do, I don't do. Errette mich, Gott. Please save me. Und es ist ein Christ, der da spricht. And a Christian is speaking here. Und Gott sagt, okay. And God says, okay. Was wir brauchen, ist keine Verbesserung, sondern wir brauchen eine Errettung. What we don't need is something better, but we need salvation. Das hat sich nie geändert. That never changed. Es geht immer um eine Errettung. It always is about a salvation. Dass ich ans Ende meiner Kraft komme. That I come to the end of my own power. Und ich habe da dieses Bild, ist mir gekommen, einfach wie wir schwimmen die ganze Zeit. And I had this picture in mind, how we always swim. Und wir sehen das Ufer. How we swim and we see the shore. Und wir sagen, Gott, da komme ich schon hin. And I say to God, I can make it. Und dann schwimmen wir weiter. And we swim on. Und dann werden wir irgendwann müde. And then we get tired. Und dann lasse ich mich treiben und tut Kraft then tanken. Then I just float and I try to und dann schwimme ich wieder weiter. And then I swim again. Und irgendwann einmal bin ich echt fertig und sage, okay, Gott, es ist Zeit, ich sauf ab. And then at a certain point I cannot swim anymore and I say to God I'm going to drown. Ja, so geht's mir meistens beim Wandern. This very often happens with me while hiking. Wirklich, ich starte sehr energetisch. I go off really powerful, aber a lot of energy. Setze ich mich irgendwann mal hin und sage, jetzt will ich sterben. But then I sit down and I say I want to die. Oh, und lass mir einen Hubschrauber kommen oder so. And I'm going to have a helicopter come to get me. Und kriege meinen Mitgliedsbeitrag vom Alpenverein zurück. Und der Alpenverein is going to kick me out. Nein, endlich kriege ich meine Gebühren zurück, die ich jedes Jahr einzahle. Yes, finally it pays off to pay the fee for the membership of Alpenverein. Und Gott will uns erretten. God wants to save us. Aber ich muss erst ans Ende kommen. But I have to get to the end of myself. Und ich würde darüber nicht sprechen, wenn mir das nicht passiert wäre. And I couldn't stand here and talk about this if the same experience wouldn't have happened to me. Aber ich habe diese Dinge gelesen. But I read these things. Apostelgeschichte. Acts. In anderen Büchern. In other books. Menschen heute, die Visionen haben, die prophetische Worte hören. People today that had visions and heard prophetic words. Ich habe mir das im YouTube angeschaut. Könnt ihr euch eine Auferstehung eines Toten anschauen? On YouTube you can witness a resurrection of a dead person. Ja, der war sicher tot, solange wie die ihn versucht haben zu beatmen. As long as he was for sure dead, so you can watch that on YouTube. Ich habe mir gedacht, ich bin im falschen Video. Da geht es nur darum, dass der tot ist. I thought it was the wrong video because I thought this was just about him being dead. Aber nachdem er wirklich tot war, ist dann ein Prediger, Priester reingegangen und hat ihn von den Toten auferweckt. But this person was really dead and then a preacher went in and he resurrected him. Ich kann sagen, ja, das ist Afrika. And I can say this only happens in Africa. Aber es ist nicht wahr. But it's not true. Gott ist der gleiche hier wie dort. Because God is the same here than in Africa. Wenn uns Satan eine Sache rauben will, if there's one thing that Satan wants to take from us, dass wir die Autorität, die Jesus hatte, heute haben. He wants to rob us of the authority that we have in Jesus. Und so habe ich, also ich habe diese Bücher gelesen, mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich habe gesagt, Gott, ich will das auch haben. I read these books and I started to cry. I said, God, I want this too. Und wenn ich es nicht haben kann, dann würde ich wirklich lieber sterben. And if I cannot have that, then I'd rather die. Denn was soll dieses kraftlose Christenleben? Because what is this this powerless Christian life? Und Gott hat etwas dann getan. And God really did something. Und es würde jetzt den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen. And this would go on and would go too far to share this all with you. Aber er hat begonnen, mein Leben wirklich zu reinigen. But he started to really cleanse my life. Und hat mir die Augen geöffnet. And he opened my eyes. Für eben diese Kraft und diese Autorität, die wir haben. For this power and authority that we own, that we have. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er dir alles dagelassen. When Jesus ascended to heaven, he left everything for you here on earth. Und er sagt, du wirst Werke tun wie ich und du wirst größere Werke tun. He said, you're going to do works and bigger works than I ever did. Und das ist genauso wahr wie Johannes 3,16. And it's exactly the same truth like in John 3,16. Er hätte das nicht gesagt, wenn das nicht stimmt. He wouldn't have said it if it wouldn't be true. Es geht um ein High-Impact-Leben. It's about a High-Impact-Life. Und da geht es nicht darum, mehr zu tun, and it's not about doing more, sondern dass wir uns mehr ausliefern. But to devote ourselves more. Dass wir an den Punkt kommen, wo ich sage, okay, Heiliger Geist, übernimm jetzt du. To get to the point where I say, Holy Spirit, now you lead. Und ich möchte euch ein sehr tolles Zitat vorlesen. I would like to share a quote with you. Wir müssen unsere Willenskraft einsetzen, we have to, take our, the power of our will, um nicht zu versuchen, es selbst zu machen. Die Willenskraft einsetzen, um es nicht zu versuchen, selber zu machen. To try to not do it for ourselves. Amen. Das Christenleben ist kein mühseliges Ringen. The Christian life is not a no strenuous struggle. Yes, thank you. Es besteht darin, sich dem Heiligen Geist auszuliefern. It's about giving yourself over to the Holy Spirit. Es ist keine Leistung. It's not a something that you have to do. Sondern eine Vereinigung. But it's a reunion. Eins sein. To be one. Ich will eins sein mit dem Willen Gottes. I want to be one with the will of God. Ich will, dass Galater 2,20 meine Realität ist. I want that Galatians 2,20 would be my reality. Nicht mehr ich lebe, it's not I that live, sondern Christus lebt in mir. But it's Christ that lives in me. Und das war die dritte Gruppe. And that was the third category. Das waren die 12. These were the 12 disciples. Und natürlich viele andere, and of course many more, die sich dem Heiligen Geist voll ausgeliefert haben. People that totally gave themselves to the Holy Spirit. Und wir singen, ja, ich gehe für dich ans Ende der Welt. And we're singing, yes, I will go for you to the end of the earth. Wirklich? Really? Wenn Gott dir das heute sagt, if God would ask you to do that, also ich sage, du kannst machen, was du willst, Gott. If I say, you can do whatever you want with my life. Und wenn es noch so verrückt scheint, menschlich. And if it's really crazy in human eyes. Ich will, was du willst. I want what you want. Und das Schöne ist, dass Gott dann durch das, was er in mir gemacht hat, begonnen hat, es mich zu verwenden für andere Menschen. And the beautiful thing is that as God started to work in me, he used me for other people. Und ich würde gerne den Werner bitten, dass er zu uns kommt. And I would like to ask Werner. Und ein kurzes Zeugnis gibt. And that he would share a testimony. Angefangen hat alles bei mir mit einem Problem in meiner Kindheit, das passiert ist. It started with a problem I had in my childhood, something that happened. Und Das hat mich halt so weit getrieben, dass ich schwere Selbstmordgedanken gehabt habe. And brought me to a point where I had suicidal thoughts. Und ja, ich eigentlich keinen Lebenswillen mehr gehabt habe für nichts. And I really didn't want to live anymore. I didn't want to do anything anymore. Ja, und ja, dann habe ich mal kurz einen Traum gehabt, also nicht kurz, ich habe halt einen Traum gehabt. I had a dream. Das war so, ich bin einer Person nachgegangen. The dream was that I was following a person. Und wer Herr der Ringe kennt und Matrix und so, der weiß, wie es dort, wie düster es dort sein kann. Und if you've seen a lot of the Rings or Matrix, you know how dark it was in these movies. That's the way my dream was too. Ja, und das war halt alles. Ich bin erst später drauf gekommen, wo ich draufgegangen bin. Das waren alles Maden und Würmer und ja. And I realized in my dream that I was stepping on worms and all kinds of bugs. Und ich bin halt so der Person nachgegangen, habe der immer so über die Schulter geschaut. And I was following this person. I was looking over the person's shoulder. Und ich habe gewusst, dass das Jesus ist. And I knew that it was Jesus. Und wir sind am Berg raufgegangen. And we went up a hill, a mountain. Und wie wir da oben waren, da war ein Krater. And we were standing up there, and there was a big crater. Und ich bin da drin gewesen, bis zur Hälfte. And I was in that crater, up to my hips. Und rundherum um mich waren lauter Dämonen, die sie gegenseitig zerfressen haben, um an mich heranzukommen. And there, all around me, there were tons of demons, and they were trying to get at me. Und um mich unbedingt runterzuziehen. And they wanted to pull me down. Und dann habe ich einen Schrei gehört. Then und ich habe Jesus immer noch über die Schulter geschaut. And I heard a scream, and I was still looking over Jesus' shoulder. Und auf einmal ist alles ruhig geworden und es suddenly war everything was quiet. Es war eben so, dass die Dämonen da drin gespürt haben, irgendwas ist passiert jetzt, irgendwas, ja. And I had the feeling that the demons really felt that something was going to happen now. Und dann hat man richtig gemerkt, wie es mit der Angst zu tun kriegen. And I realized that they were frightened. Und sie haben versucht, weiter runterzukommen in den Krater. And they tried to go deeper down into the crater. Und dann habe ich nur gesehen, dass ich habe ein zweites Mal geschrien. And I screamed again. Und Jesus hat mir die Hand gegeben. And Jesus reached out his hand to me. Und die Dämonen haben angefangen zum Schreien. And the demons started screaming. Und ja, sie sind explodiert in dem Moment, wo er mir die Hand gegeben hat. In the moment he reached out, Staub zerfallen. He gave me his hand. The demons exploded. They fell into ashes. Das war mal der Traum, der nachher dann wichtig ist für das. Was? That was the dream that's important for my testimony. Ja, dann war hat der Eric einen Vortrag gehalten. And Eric spoke. I heard Eric speak. Bei der Mary, die hat so eine Gruppe da oben gehabt. I think he was in Mary's class. Und eigentlich wollte ich da nicht hingehen, weil ich mir gedacht habe, was wissen die Leute schon über Leid wirklich? Und ja. And I didn't want to go because I thought, what do these people even know? Und ich habe auch schon klar abgesagt, weil vorher hat mich die Trixie da wollte mich hinschleppen. And my wife Trixie really wanted to drag me there, but I told her already I'm not coming. Und dann irgendwie ist aber dazu gekommen, dass ich doch hingegangen bin. But anyhow I went. Und dann ja, magst du? Ja. Und wenn es zu mir gekommen hat gesagt, er würde sich gerne treffen, wir waren im Café. Werner came to me and he said, I would like to meet up with you, and so we met in a coffee house. Und ich habe ihm gesagt, Werner, Jesus kann dich frei machen. And I said, Werner, Jesus can set you free. Und er hat wirklich gezittert am ganzen Körper. And he really shivered. Und es war wirklich Angst da. And he was very frightened. Und er hat dann eigentlich dreimal oder so unser Treffen abgesagt. And he cancelled our meeting 3 times. Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich kann nur warten, bis er das wirklich will. And I said to myself, I can only wait until he's ready for that. Und dann hat eben Gott mein Flehen, mein Schreien erhört, was mein Leben betrifft. And then God heard my prayer about my own life. Ja, dann hat gesagt, Werner, ich will nicht, dich nicht überreden, aber ich erzähle dir nur, was Gott gemacht hat und was er machen kann. And I said to Werner, Werner, I don't want to convince you to meet me with me, but I just wanted to share what God did in my life. Und habe ihm das erzählt. And I told him. Und er hat mir den Traum erzählt. And he shared his dream with me. Ich habe gesagt, das ist ein Lotto-Sechser. And I said, you won in the lottery. Es ist wie ein Gmadewiesen. That's like a ready set. Ja, du brauchst nur zugreifen. You just have to get on the stage. Ja, und ein paar Tage später hat mich der Werner angerufen. And just a few days after that, Werner called me again. Dann haben wir uns getroffen. And we did meet. Ja, dann haben wir uns getroffen bei uns und wir haben dann eben angefangen zu beten. We met in my house and we started praying. Und nach einer halben Stunde hat sie noch immer nichts getan. And after half hour, es war einfach nichts da. Nothing happened. There was nothing. Und weil ich irgendwie so einen Zorn gehabt habe auf Gott, was da alles passiert ist in meiner Kindheit und. I was so angry with God about my childhood. Der Eric hat gemeint, ich soll mein Leben noch einmal Jesus übergeben. Nein, das kam von dir. Ach so, okay. Was, okay. And ja, aber wir haben es gebetet. Ne? Ja, wir haben dann zusammen gebetet. Anyway, Werner had the impression that he had to give his life to Jesus again. Ja, und dann ist wirklich was passiert. Also wir haben dann angefangen, Dämonen wegzubeten im Namen des Herrn, also im Namen Jesu. And after that, something really happened. We prayed demons away in Christ's name. Also wirklich, man muss die Dämonen benennen. Man muss nicht sagen, geh raus, sondern man muss den jeden einzelnen Dämon muss man benennen. Also den Dämon der Lüge und den Dämon. You have to call the demons by name. You cannot just say go away. You have to call it by its name, like the demon of lying. Und ich habe das richtig so gemerkt, wie davor Stück für Stück frei worden bin. Ja? And I realized also, how I got more and more free. Und da jetzt kommt mein Traum wieder. And now my dream ties in again. Es war so, dass die Dämonen, die mich da die ganze Zeit schon runtergezogen haben, and those demons that were trying to pull me down, die jetzt weg waren und jetzt ist they were gone now. Ihr Chef auftreten. Ne? Also der Teufel. Ja, es ist wirklich so. And then I really had them. Der Teufel. Satan? Ja, Satan selber ist aufgetreten. Oh, ja. Satan entered. He came up. Ja, also er hat gesehen, dass die Dämonen da nichts mehr erreichen können, weil wir das so wegbeten. He realized that the demons didn't have any power anymore because we were praying them away. Und ich habe richtig gespürt, wie da muss ich nur kurz sagen, ich habe irrsinnige Schmerzen gehabt, wir haben 2 Stunden gebetet. Ich bin auf die Knie. Have to add that I had great pain. I was on my knees for 2 hours. Ja, und ich habe gebetet dafür, dass mir die Schmerzen, dass ich einfach taub werde dafür. Und ich bin wirklich steif wie ein Brettel bin ich geworden. And I prayed that I wouldn't gespürt. Feel the pain anymore. And this is what really happened. I didn't feel anything anymore. Und wie das eben war, dass dann der Teufel selber rausgekommen ist. And what happened was that the devil really came out himself. Ich habe mich in mir Jesus sitzen gesehen. I saw in myself how Jesus was sitting in me. Und ich habe gesehen, wie der Teufel um mich herumtanzt. Und jedes Mal auf einen anderen Blickwinkel. I saw Satan dancing around me. Hat er seine Gestalt verändert? And each time I saw him from a different angle, he changed his appearance. Vom lächerlichsten Teufel bis hin zur Fratze, die ich da nicht wiedergeben kann, nicht will, ja, was weiß ich. He changed his appearance from a ridiculous devil to a awful looking demon that I don't even want or can describe. Und das einfach immer wieder hat er versucht in mich reinzukommen von jeder Seite. He tried from each and every angle. He tried to enter myself. Und das hat einfach nicht geklappt. And it didn't work. Ja, und es war wieder der Krater da, wo die Dämonen drin waren. And there again was the crater with the demons inside. Ja, man hat richtig gesehen, wie er da wieder runtergeht, einfach wie so eine Wendeltreppen, wo der Satan runtergeht und hinter ihm verschließt sie der Boden. And I saw like Satan was going down this crater again, and behind him the ground closed. Das Schönste war natürlich, wäre nachher zu sehen, das Gesicht vorher und nachher. The beautiful thing was of course to see Werner's face before and after. Einfach, er hat dann gesagt, heute ist mein Geburtstag quasi. And he said, today I was born. Ah, ich bin jetzt frei, ja. I'm free. Der Teufel kommt dann nachher immer wieder. Ja, sehr schnell wieder. Sehr schnell. Er will das sofort wieder rauben, ja. Satan comes back really fast after something like that. He always wants to rob you of whatever you got from Jesus. Aber das ist nichts Außergewöhnliches, weil die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. But the word says, the Bible says that we don't fight against flesh or blood. Die sind so real. They're real. Und das hat er mir in meinem Leben gezeigt und auch beim Werner. And he showed this to me in my life and also in Werner's life. Yeah. Danke. Ja, danke dir. Danke, Bruder. Yeah. Halleluja. Und so gäbe es einige, zum Beispiel aus der Jugend, die solche Zeugnisse geben könnten. Wir sind dann eine Woche weggefahren und Gott hat wirklich große Dinge getan. Aber es fängt eben damit an, dass Gott uns diese Augen öffnet. But it starts all with God opening our eyes. Vor allem, dass wir diese Autorität haben, dass Jesus uns die dagelassen hat. To realize that we have this authority that Jesus left it for us. Dass wir genau die Dinge wirken können, die er auch gewirkt hat. That we can do those things that he also did. Und dass wir durch den Tag gehen einfach mit diesem Gebet, Herr, zeig mir, was ich machen soll. And we walk through our life, through our day, and we say, God, show us what I can do. Aber worum es mir heute einfach geht, ist diesen Durst. But today, what's it about today for me is about the thirst. Gott, ich will mehr von deiner Kraft. To say, God, I need more of your strength. Der Paulus sagt, ich war nicht bei euch mit toller Redeweisheit und überredenden Worten und super Predigten. Paul said, I didn't come to you in persuasive words or words of wisdom. Ich war in Schwachheit und Zittern bei euch. But in weakness and in trembling. Aber ich wollte, dass euer Glaube auf der Kraft beruht. But I wanted your faith to its foundation to be the power of God. Und nicht menschliche Weisheit. And not human wisdom. Und die Kraft ist, was ich suche. And this power I'm looking for. Zu seiner Verherrlichung. To his glory. Und jetzt, vor zwei Tagen habe ich mich mit einer Arbeitskollegin getroffen. 2 days ago I met with a colleague. Wir wollten essen gehen und ich habe gesagt, bevor wir essen gehen, würde ich gerne mit dir beten. And we wanted to go and have lunch together and I said, before we eat, I would like to pray. Und wir haben gebetet. And we prayed. Und seit sie ein Kind ist, hinkt sie. And since she was a child, she's limping. Ja. Limping. Und ich habe gesagt, weißt du, dass Gott dich heilen kann? And I said, you know that God can heal you. Sie, ja. She said yes. Und ich habe gesagt, willst du das? Would you like this? Und sie hat gesagt, das ist eine sehr reine Frau. She's a very pure woman. Nur wenn es zum Positiven ist. And she said only if it's for the good, for the positive. Wenn dafür noch irgendeine Verwendung ist, dann will ich das nicht loswerden. If God still can use me being limp, then I don't want to lose that. Ich habe dann damit gerungen, so, was sollen wir jetzt dafür beten? And I was really thinking, should I really pray for that now? Und wir haben dann gesagt, wir warten, bis Gott uns das sagt. And we both agreed that we would wait until God would show us. Und ich bin fest dazu versichert, dass ich eines Tages dieses Zeugnis geben werde. And I know that I one day will stand here and I can share this testimony. Dass Gott sie völlig geheilt hat. That God healed her. Okay, lass uns noch beten. Let's pray. Dir gebührt alle Ehre, Jesus. All glory belongs to you, God. Du bist wunderbar und herrlich. You are wonderful, glorious. Du bist zur Rechten des Vaters. You're sitting at the right hand of the Father. Und wir danken dir für wer du bist. We thank you for who you are. Und wir danken dir, dass du uns den Tröster gesandt hast. And we thank you that you've sent the Comforter to us. Du hast gesagt, es ist gut, dass du gehst. You said it's good that I'm leaving you. Und Herr, ich bitte, Herr, dass wir heute dir eine blanke Unterschrift geben können. And God, I just ask you that we could really sign. Dass du mit unserem Leben machen kannst, was du willst. That we would sign the contract that you can do whatever you want with our lives. Dass wir uns total dir hingeben. That we would give ourselves fully to you. Dass wir dürsten, wie David sagt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. That we would pant after you like a deer pants after the water. Und dass wir Apostelgeschichte weiterschreiben. And that we would continue Acts. Dass wir glauben, that we would believe, dass wir Berge versetzen, that we would believe that we could move mountains, dass wir deine Werke tun, that we would do your works. Ja, ich bitte um deinen Segen für jeden, der hier ist. I pray for your blessing for each person here. Ja, für unsere Familien, for our families, für die Kinder, for our children, die Jugend, for the youth. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. In deinem Namen beten wir. In your name we pray. Amen. Amen.